Nach Meldungen der südkoreanischen Internetzeitung Tongliers hielt das jüdische Komitee für die Durchsetzung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni zum 71. Jahrestag der Befreiung des Vaterlandes am 15. August in der Straße Daehangno in Seoul den Nationalen Kongress vom 15. August für den Frieden und die selbstständige Vereinigung der koreanischen Halbinsel ab. Auf dem Kongress wurde der Appell des Nationalen Gemeinsamen Komitees für die Durchsetzung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni verlesen. Am selben Tag hielt die Direktion Ansan des Südlichen Komitees für die Durchsetzung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni zum 71. Jahrestag der Befreiung Koreas eine Pressekonferenz ab und verurteilte die Staatsstationierung durch das südkoreanische Regime. Am 14. August veröffentlichte der Landesverein der Koreaner in den USA einen Kommentar und kritisierte darin die Staatsstationierung in Südkorea durch die USA.